Im Restaurant, Bestellungen und Gespräche. Guten Tag, ich bin Maria und arbeite als Kellnerin in einem Restaurant. Gestern hatte ich viele Gäste. Ein Gast hat eine Pizza bestellt, ein anderer wollte Spaghetti mit Tomatensauce. Die meisten Gäste trinken gerne Wasser oder Wein. Am Ende des Tages war ich sehr müde, aber ich mag meinen Job, weil ich mit Menschen sprechen kann.